Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen bei Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Ja, es gibt nämlich zwei inzwischen. Der andere ist der Podcast mit den Zauberkräften. Nochmal viele Grüße an unseren Schwester-Podcast. Auf YouTube bei Sailor Cats, sehr empfehlenswert. Wir machen heute aus gegebenen Anlass eine Folge über Fandom und Copyright. Das hat natürlich mit der neuen EU-Verordnung zu tun, aber wir werden erstmal durch viele Fandom-Bereiche durchgehen und schauen, was gibt's in welchem Bereich von Fandom eigentlich für rechtliche Situationen. Und als Gast heute wieder Flora Bonn. Hallo Flora. Hi. Ja. Hi. Flora hat ja auf ihrem Tumblr auch schon viel drüber geschrieben, deswegen haben wir gesagt, wir machen das auf jeden Fall jetzt auch als Podcast. Und ich freue mich sehr. Ja. Ich mich auch. Ja. Ist ja wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Genau. Für uns. Das kann man auch nicht genug unterschreiben. Besonders, weil auch so viele Leute nicht darüber Bescheid wissen und das überhaupt noch gar nicht gehört haben. Gerade in den deutschen Medien ist es ja auch sehr unterrepräsentiert, wenn man das so sagen darf. Und merkwürdige Berichterstattung und die meisten Leute sind über den Ablauf von dieser Verordnung, was jetzt alles kommt, nicht ganz im Klaren. Das wird auf jeden Fall am Ende von unserem Podcast das große Thema sein. Aber ich würde auch zuerst wirklich mal generell sagen, Fandom und Copyright, was geht und geht nicht? Dazu würde ich erstmal sagen, alles, was man selber malt, schreibt, macht und tut und hat automatisch ein Copyright. Man muss es nirgendwo beantragen, man muss es nirgendwo registrieren lassen. Wenn man es selber gemacht hat, ist es automatisch, hat man ein Urheberrecht. Habe ich das richtig verstanden? Weil das ist mein Verständnis davon. Okay. Flora Bonn versteht mehr davon. Ich bin natürlich auch keine Expertin, das muss ich dazu sagen. Ich bin weiterhin nur Psychologin. Ja. Ich habe mich nur jetzt privat relativ viel damit beschäftigt. Aber es ist so, das ist dein eigenes Urheberrecht in dem Moment, in dem du selber angefertigt hast. Natürlich, gerade im Bereich Fandom, sind wir in einer Grauzone dazwischen, da wir natürlich mit Copyright Material von anderen Personen, in dem in unserem Falle natürlich von Naoko Takeuchi und Koei-Iwase und sei es auch verschiedene Copyright-Formen, die Synchronisation etc. haben eigenes Copyright etc. In dem Moment bewegen wir uns natürlich in der Grauzone. Wir verwenden Copyright Material und machen damit unser eigenes Material. Ja, aber da gibt es eben auch. Es gibt auch legale Dinge und grenzwertige Dinge. Und legal ist natürlich, illegal ist auf jeden Fall, wenn dann andere Leute das, was ihr gemacht habt, nehmen und es verkaufen und damit Geld mit eurem Urheberrecht machen. Genau. Aber ihr habt natürlich nicht das Recht, oder wir alle haben nicht wirklich das Recht, mit unserer Fanfic Geld zu machen, wenn es um Dinge geht, die jemand anderem gehören. Aber es ist nicht illegal, das Fanmaterial zu herzustellen. Es und zu machen, machen zu haben, zu online, besitzen, online ist zu alles legal. Genau. Selbstverständlich, es ist nur eingeschränkt, dass wir damit nicht Geld verdienen können. Und legal ist natürlich, natürlich in den Dingen, in den Seiten, zum Beispiel YouTube, wenn wir einen YouTube-Channel haben, der zum Beispiel neue Crystal-Folgen drauf reagiert, dann können wir damit Geld machen. In dem Moment, in dem wir halt quasi Ads und sowas geben. Aber das ist eine Rezension. Das ist eine Episodenbesprechung. Ein Buch zu besprechen, ein Bühnenstück zu besprechen, eine Fernsehserie zu besprechen, das sind die legalen Dinge. Auch das, was wir hier machen in den ganzen Podcast-Geschichten. Wir kommentieren, wir rezensieren, wir diskutieren. Das ist erlaubt. Das ist eigentlich wirklich komplett legal und das ist auch erwünscht legal. Es darf keinem eigentlich verboten werden zu sagen, ich mochte das neue Musical oder ich mochte die neue Episode von Sailor Moon Crystal. Ob man deswegen ein Bild aus der Serie verwenden darf, das weiß ich nicht, wie das später verläuft. Im Moment ist das Zitierrecht. Es gibt ein Zitierrecht, wonach man in einem vernünftigen Rahmen, also ich darf nicht die ganze Folge zeigen und hinterher sagen, wie ich sie finde, aber ich darf Teile zeigen. Ich darf auch von einem Musikstück kurze Ausschnitte anspielen und sagen, wie ich dieses Stück finde. Das ist alles im Moment noch sehr gut legal abgesichert. Noch. Aber das sind die Legalen. Da gibt es ja natürlich auch regionale Unterschiede. je nachdem, wo du bist. Ja. Ein gutes Beispiel Welche? Dafür ist Fanart. Okay. Du kannst natürlich Commissions, also Leute dürfen durchaus mit Fanart Geld verdienen. Und das ist in verschiedenen Ländern anders gehandhabt. Ja. Zum Beispiel, gerade in Japan ist es relativ lax gehandhabt. Da gibt es ja Doujinshi noch und nöcher, also Fan-Comics zu bestehenden Reihen. Und das ist völlig legal. Ja. Also auch dort, auch damit Geld zu verdienen. Auch das ist natürlich immer noch so eine relative Grauzone, aber da wird keiner angegangen für diese Sachen zu machen. Und auch, auch hierzulande gibt es ja bei Conventions immer mal wieder Leute, die auch natürlich durchaus eigene Fanarbeit und Fan-Merchandise herstellen. Ich liebe Fan-Merch und ich liebe Fan-Comics und alles. Ist ja. Gut und unfassbar. Es macht einen Fandom unfassbar reich. Diese ganze Kreativität und diese ganzen, ganzen Ergüsse auch mitbekommen zu dürfen. Ja. Und es wird, es ist auch, es verschafft eine Reichweite für eine Serie, die kein Werbefeldzug jemals auch nur annähernd erreichen könnte. Da haben wir ja heute ja auch schon mal privat drüber geredet. Mein Beispiel war Game of Thrones. Das ist jetzt nur ein bisschen weiter, aber wenn du da guckst, wie sehr gerade da die Werbetrommel geschürt wird, dadurch, dass gerade die ganzen Shipping Wars angehen und zwischen einer so langen Pause man die Leute so heiß kocht, das kann keine Werbefirma immer nehmen. Ja. Diese Werbung und diese Reichweite, die dadurch Fanfiction, Fanwork generell gerade geschaffen wird, dadurch, dass es in den Diskurs kommt, wenn man das verbieten würde, das wäre ein finanzieller Schlag, den man, den sich, glaube ich, die ganzen EU-Parlamentarier, die für dieses Gesetz sind, beziehungsweise für Artikel 11 und 13 in diesem Gesetz, nicht vorstellen können. Und die Kreativen wollen das auch nicht. Also wir haben ein offizielles Statement von YouTube, das habe ich bei Philipp DeFranco gefunden, und YouTube sagt, dort haben ja die Kreativen die Möglichkeit, wenn andere Leute was hochladen, was ihnen gehört, sie können es stehen lassen und die Werbegelder selber bekommen, also die Monetarisierung wird zu ihnen umgeleitet, oder sie können verlangen, dass es runtergenommen wird. Und zu 90% lassen sie es stehen. Auch dann, wenn sie, also nicht nur, weil sie es nicht merken, sondern wirklich, weil sie sagen, es ist Werbung für mich, ich verdiene Geld damit, letzten Endes Profit. Also es ist, es fördert die Kreativen. Es ist nicht so, dass damit den Kreativen Gelder entgehen oder Einnahmen entgehen, weil man ihnen die Einnahmen umleiten kann. Die Kreativen bekommen ja auch nicht durchaus dann, dadurch, dass es dieses Gesetz gäbe, beziehungsweise Artikel 13 und 11, heißt ja nicht, dass die Kreativen selber mehr Geld bekommen würden. Nein, das ist ja das Problem. Und ne, die Verlagshäuser, die nicht der kleine Journalist. Wir kommen noch dazu, wir gehen nachher nochmal ganz direkt auf die neue EU-Copyright-Sache ein. Ich würde jetzt nochmal bei den Sachen bleiben, die legal sind. Ich habe noch ein Stichwort, nämlich Fan-Treffen. Die ganzen Conventions sind ja in Deutschland, glaube ich nicht, dass es schon mal ein kommerzielles Sailor Moon-Treffen gegeben hat. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die Conventions, die ich kenne, sind von Fans organisiert. Ich habe nicht alle Informationen, wie die Gelder fließen und wo sie hingehen, aber das sind keine von den Leuten, die Rechte haben, organisierten Dinge oder wo man... Was man macht, ist, man bezahlt GEMA. Ich habe nämlich Sailor Moon German gefragt, wie macht ihr das? Ihr führt Stücke auf der Bühne, wie dürft ihr das? Und also Star Force von Sailor Moon German habe ich gefragt, der sagt, wir die Veranstalter von der Convention bezahlen dafür GEMA-Gebühren und dann dürfen wir das. Ja. Und damit ist das auch legal. Also es ist legal, auf der Bühne zu stehen und ein Sailor Moon-Lied zu singen. Ja, man bezahlt die GEMA-Gebühren, ja, Feierabend. Das Covers. In dem Moment, in dem du auch als Künstler natürlich in Deutschland ein Cover eines anderen Liedes machst, dann bezahlst du die GEMA. Mhm. Und dann ist es egal. Ja, okay. Das ist das, was ja YouTube nicht hinkriegt. aber das ist ja auch eine Gesetzgebung, die wir schon haben. Und ich denke, wenn jetzt... Es gibt Leute, die auf einer Convention also, auch was verdienen, aber niemand kommt auf die Idee und sagt, ja, Moment, ich möchte jetzt auf dieser Convention einen so und so großen Anteil von allen Einnahmen, weil ihr erlaubt, dass hier Cosplayer meine Sachen zeigen oder dass Händler meine Bücher verkaufen etc. Die Händler, das ist sowieso mir nicht ganz klar. Zum Beispiel, im Moment ist klar, wenn ich was auf eBay verkaufe, was mir gehört, dann kann ich... es selber fotografieren, mein eigenes Bild hochladen, dann habe ich das Recht an diesem Bild. Ich kann aber auch das Bild vom Händler hochladen, ich kann es verkaufen, ich darf den Markennamen erwähnen. Das ist alles im Moment legal. Mhm. Aber das Problem, was wir haben, ich unterbrich mich, wenn ich Dinge sage, vornehme, über die wir später sprechen. Aber ja, mach ich. Dass dieses Gesetz ist ja gemacht für Kreative. Also es ist gedacht angeblich für Kreative. Ja. Warum? Es ist gedacht für Kreative. Und es ist durchaus richtig, dass wir da eine Reform brauchen. Und viele Ansätze dieses Gesetzes sind ja auch richtig, ausgenommen des Artikels 11 und 13. Aber es ist ja gedacht dafür, wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel jemanden nehmen, der jetzt hochkommen möchte, ein neuer Künstler, der ein neues Lied schreibt, sein Lied online schreibt, mhm, und das kann übernommen werden, weil es dort ist. Das ist etwas, das braucht Schutz, und das stimmt völlig. Ja. Genauso ist es auch, wenn wir im Bereich Fandom bleiben, wenn du deine eigene Fanwork machst, ein Bild hochladst und dann aber siehst, dass auf eBay Kassen verkauft werden mit dem Druck deines eigenen Bildes. Oh ja, das habe ich schon gesehen. Dann ist das auch ein Problem. Also nicht meine Bilder, aber ich sehe Bilder, ich sehe Tassen auf eBay mit Bildern, von denen ich weiß, das ist Fanart, oder so Mauspads habe ich gesehen und ich wusste, das ist keine offizielle Art, das ist Fanart. Da hat jemand aber garantiert nicht vorher gefragt. Genau, und sowas existiert ja. Und das, dafür, für solche deswegen möchte ich das auch gar nicht klein machen. Es ist durchaus wichtig, dass es eine solche Reform in Europa gibt. Aber das Gesetz und der Gesetzesvorschlag, den es jetzt dafür gibt, der wird dafür nicht helfen. Denn er hilft eben doch nicht den kleinen Künstlern, obwohl es dafür gedacht ist. Sondern das natürlich nur den großen Plattformen. Da gibt's es ist keinem, gerade wenn wir bei dem Beispiel mit der Fanwork auf der Tasse bleiben, ist es doch niemandem geholfen, wenn der Künstler, der die Fanwork erstellt, die nicht mehr online stellen kann. Ha, ja, dann behauptet nämlich der Mensch mit der Tasse, nein, ich habe das Recht an diesem Bild. Und dann muss der Künstler, dann muss man das Geld haben und den Aufwand betreiben können, das wieder runternehmen zu lassen. Ja, auch nicht mal nur das. Es ist ja, der Bereich, es ist ja einfach zu früh gedacht in dem Sinne. In dem Moment, dass du bestrafst ja nicht mehr die Leute, die das wegnehmen, sondern bestrafst ja auch den Künstler selber, der es nicht mehr hochstellen kann, wenn wir in diesem Graubereich Fanwork. Weil es Fanart ist. Ja, da. Genau. Ja. Und wir kommen noch dazu. Das sind die neuen Probleme. Ich würde gerade den aktuellen Stand nochmal, jetzt, wir haben, glaube ich, die legalen Bereiche soweit ganz gut, ich glaube, wir haben die legalen Bereiche jetzt mal gezeigt, und jetzt kommen wir mal zu denen, die jetzt im Moment schon sehr, sehr grenzwertig sind. Mhm. Fanfiction, Fancover und auch eBay habe ich noch als Stichwort. Weil man sieht natürlich auch Leute, die wunderschöne Dinge selber machen von Hand mit Motiven, die ihnen nicht gehören, und verkaufen das auf eBay. Mhm. Und das ist jetzt nicht die China-Kopie von einem Figürchen, was natürlich generell nicht die lizenzierte Version ist und auch nicht legal, aber was nie als Merch existiert hat, das Holzbrettchen mit dem eingebrannten Motiv oder ich sehe im Moment auch wieder wunderschöne Porzellanmalereien, die es so nicht gibt in der offiziellen Version. Also es ist keine Kopie eines existierenden Merchs, aber sie haben nicht das Recht an dem Bild, was sie verwenden. Ja. Das ist die Grauzone, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, was, also ich weiß, dass die ich auch nicht. Conventions aber es nicht erlauben, wissen? Wenn du auf einer Conventions, du darfst es verkaufen, aber nicht im Flohmarkt, sondern du musst einen Stand mieten und dann darfst du solche Sachen dort verkaufen. Aber du bist ein Künstler in dem Moment und du verscheuerst dein eigenes Zeug. Du darfst ihnen nicht deine gehäkelten Schlüsselanhänger einfach ins Bring and Buy tun, weil sie da das nicht haben wollen. Da gibt es nur offiziell lizenziertes Material und sie lehnen auch alles ab, was Kopie oder eindeutig nicht okay ist. Ja. Aber es ist dort das legal, das zu verkaufen. Aber es ist, denke, da gibt es auch grenzwertige Bereiche. Da gibt es grenzwertige Bereiche, und da gibt es welche, die sind grenzwertiger als andere, würde ich so sagen. Und natürlich, in dem Bereich, in dem wir uns, du hast ja selber angesprochen, die China-Kopien der kleinen Figürchen angucken, dann ist es etwas, was natürlich durchaus Und die sind auch alle die auf eBay. eigenen Lizenzinhaber schadet. Ja. Aber die können, natürlich können wir sie trotzdem kaufen, aber auch das ist ja etwas, nicht etwas, was dieses EU-Recht, was jetzt angedacht wird, tatsächlich angehen würde. Wir dürfen ja trotzdem immer noch Sachen bestellen. Die Ja, aber wenn China-Kopien der kommen nicht Zoll es innerhalb der öffnen würde EU und raus. würde, kann ich mir vorstellen, es wird beschlagnahmt. Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Ah Darum geht das EU-Recht nicht. ja. Nein, Ah, das wird okay. nicht gecovert. Das ist etwas, was davon Ah. überhaupt gar nicht betroffen ist. Okay. Gut, das ist ja auch schwierig, wenn eine Firma in Japan sitzt und das Ding wird in China Genau. hergestellt. Inwieweit haben die, aber ich habe, gut, okay, das wusste ich gar nicht, dass man das sogar völlig legal bestellt. Also Ja. da kommt das EU-Recht überhaupt gar nicht ran. Okay. Und das sind Sachen, tatsächliche Probleme, die es also im Fandom gibt, die also durch dieses EU, das, diese EU-Copyright-Reform Und nicht angesprochen werden und tatsächlich aber andere Dinge, die völlig legal sind oder die beziehungsweise die nicht illegal sind, das ist vielleicht einfach mal wichtig zu sagen, Fanfiction ist nicht illegal, Fanart ist nicht illegal, und Teilweise, wird es teilweise, auch nicht teilweise. werden. Ja, ist also die Wird es auch nicht werden. Grenzwertigen, also die definitiv nicht legal in Deutschland sind AMVs, also Ja, Videos, das stimmt. wo Das man stimmt. so weder das Recht an der Musik noch das Recht am Bildmaterial hat, aber ein künstlerisch eigenständiges Produkt erstellt. Das war noch nie legal und wir lieben sie trotzdem. Das stimmt. Aber Ja, die bleiben Sache wir ist, bei den wir reden Grenzwertigen. immer von legal. Wir reden immer von legal. Also legal ist nicht, also illegal ist nicht gleich legal, ne? Beziehungsweise Ja, es gibt andersrum. auch noch Etwas nicht Grenzwertige, legal ja. ist nicht illegal. Ja. Es gibt Sachen, die sind strafbar, das ist die größere Strafe höher. Aber gerade Fanfiction, nur weil es nicht legal wäre, Fanfiction kommerziell zu veröffentlichen beziehungsweise zu verkaufen, heißt nicht, dass das Erstellen von Fanfiction illegal wäre. Eben. Aber Und das ist einfach, und das wird es auch in Zukunft nicht. Und das finde ich sehr, sehr wichtig herauszustellen. Deswegen, also AO3 arbeitet natürlich nach dem US-Copyright, aber deswegen ist dort eben auch, die haben diese strenge Grenze, dass nicht Geld damit verdient wird. Man darf auch nicht auf einen Patreon verlinken, man darf nicht auf eine Seite verlinken, wo man Kommissionen entgegennimmt, man darf Genau. nirgendwo hin verlinken, wo irgendein Dollar gemacht wird, weil das dann die Grenze überschreitet, aber in Genau. USA ist es völlig legal, gratis eine Story hochzuladen. Genau. Und das Es ist, ist auch was glaube ich, bei anderes. uns Also auch da, auch nicht viel da gibt es anders, oder? natürlich kein. Weil in Nee, Deutschland werden ja genau. Das ist auch bei uns auch nicht anders. Du darfst stapelweise. damit kein Geld verdienen. Was du aber, also die Sache ist, es verbietet dir keiner, zum Beispiel einfach selber einen Ko-fi-Account zu haben. Du darfst ihn aber nicht Eben, du verknüpfen darfst sie nicht verlinken. mit deiner Fanwork. Also du darfst Ja. ihn, also wenn du zum Beispiel einen Tumblr hast, dann darfst du absolut für dich deinen, übrigens, ihr könnt mir bei Patreon oder Ko-fi, ihr könnt mich fördern, aber nicht wofür. Also Und ich es habe, darf auch nicht für die ja. Fanfiction sein, zum Beispiel. Es darf auch nicht für die AMVs sein. Und in Deutschland gibt So, es aber dann wird schon es nicht gefördert. ein Grenzfall. Also ich war früher im Science-Fiction-Fandom und in einem Fanclub für eine Serie, die in den 60er Jahren rauskam. Und der Club hat irgendwann in den 90er Jahren angefangen, Fortsetzungen zu schreiben, Fan-Fortsetzungen und die dann zu verkaufen, aber natürlich nicht mit einem Gewinninteresse. Und das haben die Rechteinhaber, also erstmal der Autor damals, der die Rechte hatte, hatte absolut nichts dagegen. Als er starb, hatten die Erben nichts dagegen. Und dann wurde es aber an einen Verlag verkauft, der selber Fortsetzungen schreiben wollte. Und die haben diese Genau. Fanfortsetzungen untersagt und waren im Recht. Genau. Das war im Ermessen von ihnen. Und es war egal, dass wir kein Geld damit gemacht haben. Und Ich klar, finde, man. das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Das ist ein ganz großer Punkt, den du da ansprichst, weil das ist natürlich in dem Moment, reden wir von genau dem Punkt, wo wir gerade bei der EU-Copyright-Reform sind, nämlich wer ist der Begünstigte durch dieses Gesetz. Und es sind nicht unbedingt die Künstler, sondern es sind die großen Firmen, die dahinter stehen. Es sind die Verlage, es sind die Presseverlage, es sind die großen Lizenzinhaber eben. Ja. Und darum geht es ja im Endeffekt. Ich meine, mit deinem Beispiel finde ich das ganz schön. Wenn also der Autor und die Familie des Autors nichts dagegen hat, das vielleicht sogar schön findet, dass ihr eigenes geistiges Eigentum so kreativ weitergedacht wird. Aber die Leute, die damit Geld verdienen könnten, ja, ein Problem damit haben. Dann, finde ich, ist ganz klar gezeigt, dass es ums Geld geht und nicht um die Kreativität. Es ist ja im Endeffekt, ist es auch traurig, wenn wir hier gerade diskutieren darüber. Fanfiction ist eigentlich doch ein, ich meine, da können wir uns ja alle einig sein, ein unfassbar schönes Medium, miteinander gegenseitig die Liebe zu Charakteren zu teilen. Ja. Und das ist etwas, was wir aus Liebe zu unserer Lieblingsserie tun. Und im Endeffekt, es ist ja auch nicht, ich meine, ganz offensichtlich kann es ja nicht legal sein, illegal sein, eine Geschichte weiterzuspinnen, wenn es doch auch ganz viele offizielle Fortsetzungen von Serien gibt. Also ich kann mich damals erinnern, ich hatte 30, 40 Bücher zu Buffy the Vampire Slayer auch früher als die geschrieben wurde, in dem Moment, in dem du das von einem Verlag, der die Lizenzen hat, darf man also Fanfiction legal schreiben. Mhm. In dem Moment, in dem du also die Lizenz gekauft hast und damit Geld verdienst. Die Verlage also haben manchmal Auflagen, bestimmte Namen übernehmen zu müssen. Also ich weiß von den amerikanischen Sailor Moon Romanen, die Autorin war im Podcast von Sailor Business und hat gesagt, sie hatte vor allem die eine einzige Aufnahme, die Namen, und zwar diese amerikanisierten Namen, zu verwenden, und man hat ihr die Namen gegeben und hat gesagt, diese Namen musst du verwenden, und sonst hatte sie wenig Auflagen, und dann wurde das, der Verlag hatte die Lizenz und hat dann diese Bücher rausgegeben, die sind übrigens sehr gut. Das ist etwas, was völlig legal ist. Das heißt, wir müssen uns ganz klar sein, es geht ums Geld. Ja. Es geht nicht darum, dass Fanfiction illegal sein soll und dass das irgendetwas ist, das einen, das dem Urheberrechtler irgendwie wehtun würde. Aber gerade in so einem Sinne ist es ja, also das geht, natürlich gibt es Bereiche, wir haben über die Tassen gerade schon geredet, in denen das der Fall ist, aber wenn wir im Bereich Fanfiction sind und über eben solche Sachen, die das Leben, die mit kompletter eigener Kreativität eine Geschichte, die jemand selber geschrieben hat über diese Charaktere, etwas ist, was doch eher die Liebe erhält an eine Serie und miteinander teilt und wieder aufleben lassen kann. Also da sehe ich aber schon Probleme, weil wir sehen das so. Aber von außen gesehen ist es Fanfiction ist was Frauen machen. Und dann auch noch Frauen und Sex. Und ich sag dir was, das ist alles sehr neu. Also als ich an der Uni war, habe ich auch ein Seminar über die Medien. Also ich hatte Psychologie im Nebenfach und da waren Medien auch ein großes Thema, weil ich diese Themen auch ausgesucht habe. Und da gab es schon Leute, die gesagt haben, ja, es sind ja so wenig Frauen im Internet, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, was die da tun sollten. Ja. Und heute, wenn man sieht, wie viele hunderttausende Dinge Frauen im Internet tun, klingt das absolut lächerlich. Aber das Bewusstsein, dass Frauen das nicht, waren schon immer sehr, sehr aktiv im Fandom, und das wurde in vielen Fandoms, auch im Star Trek Fandom, waren immer die Frauen der aktivere Teil. Und das wurde nicht immer so gesehen. Und ich denke schon, dass man bewusst auch den Ruf von einem Medium runterzieht, wenn viele Frauen das machen. Der Ruf von Fanfiction ist meiner Meinung nach deswegen runtergezogen, weil man das ist nicht so, den viele nicht so geheuer. Was treiben diese Frauen damit? Du hast völlig recht. Da gebe ich dir total recht. Ich könnte mir vorstellen, dass es Rechteinhaber gibt, die schlichtweg Vorurteile haben. Gegen das, wenn man gegen bestimmte Fan-Dinge, die sie nur von außen sehen und durch die Brille von, obwohl da auch bei einer Serie, die ja dachte, sie würde sich an ein weibliches Publikum wenden, selbst bei so einer Serie, denke ich, gibt es Vorbehalte. Will ich wirklich, dass 506 Geschichten geschrieben werden für eine Kinderserie? Also, finde ich ganz wichtig zu trennen, dass Fanfiction ja nicht immer nur Smart-Fanfiction sein muss, sondern dass es auch einen riesengroßen Teil gibt. Der wesentlich größere Teil. Der wesentlich größere Teil, Dass Smart-Fanfiction natürlich nichts dass auch das etwas sehr, sehr Schönes sein kann. Dass das, ja, nicht, dass das mit Pornografie nicht gleichzusetzen ist. Aber wir haben, das haben wir ja auch später. Ich bin völlig deiner Meinung, aber ich sehe schon, dass nicht jeder damit Werbung machen möchte. Absolut. Aber was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass du, jeder der weiß, der das bei, oder erinnert sich daran, der sich bei Fanfiction schon mal angemeldet hat und dort eine Fanfiction hochleben, laden möchte, publizieren möchte, dass es dort Auflagen gibt, dass es bestimmte Autoren gibt, ja, die es nicht möchten, ja, dass ihre Fanfiction, und dass das möglich ist. Ja. Das heißt, es gibt es schon, dass tatsächlich, ja, die Leute, die das Urheberrecht haben, das quasi dass so Fanfiction dazu eben zu ihren Werken nicht veröffentlichen kann. Und dass diese das Seiten heißt, das auch umsetzen, im Umkehrschluss, ja. Genau. Das heißt, im Umkehrschluss, all die, die den, das ist, ich glaube nicht, dass gerade Naoko Takeuchi, die mit ihren Rechten doch so, so, so eng ist und die da auch, ne, die sie auch lange zum Beispiel wieder nicht rausgegeben hatte, als sie das Gefühl hatte, dass öffentlich damit irgendwie Schindluder getrieben wird. Mhm. Naoko Takeuchi, die da sehr hinter ist und die ihre Figuren liebt, ja, dass sie was dagegen hat. Ich meine, sie ist doch die allererste, sie ist diejenige, die, die für die, ich habe jetzt komme ich gerade nicht auf den, auf den Namen, beziehungsweise ich kann ihn, glaube ich, auch nicht aussprechen, die Eismondläuferin, die als Sailor Moon verkleidet ja, wurde. Evgenia Nechayeva. Genau, genau, genau die. Ich kann den Namen sowieso nicht aussprechen, aber ja, genau die. Es gibt ja, eine Star Trek Admiral namens Nechayev, deswegen kann ich mir es merken. Ah, okay. Sie heißt Nechayeva wie der Admiral in, genau, Star Trek. Genau. Auf jeden Fall, da ist Naoko Takeuchi selber hingegangen und fand das so toll und fand das so niedlich, dass sie eine eigene Serenity gerahmt mit Autogramm hingeschrieben hat. Das heißt, Naoko Takeuchi ist Fan von Fanwork. Ja. Und Fankultur spielt eine Riesenrolle, schon bei Sailor V, diese ganzen Popstar- und Idol-Fans und auch Sailor, also Usagi selber ist ja der größte Fan von Sailor V und von diversen Spielen und von Mangas und die wäre die erste, die ein Fanart zeichnet. Es gibt, ja, das ist Dojinshi, Rei ein Manga zeichnet, aber ist Ami ist die erste, die Fanfiction schreiben wird. Ja, eben. Und klar, das garantiert uns nicht, dass deswegen alle Fanwerke in Anführungszeichen wohlwollend erlaubt sind. Und es gibt eben auch Rechteinhaber in Deutschland, die nicht Frau Takeuchi heißen, sondern die Rechte eben am Vertrieb von den DVDs haben, die auch noch ihre Interessen hier auf einer nationalen Ebene durchsetzen. Und das ist dann nochmal was anderes. Ja. Absolut. Aber da sind wir wieder beim Geld. Ja. Und nicht bei den Menschen, der es gemacht hat. Aber vielleicht ist es ganz wichtig, ich weiß nicht, möchtest du es machen oder ich kann es natürlich gerne auch übernehmen, ob dass wir nochmal ganz kurz darüber reden, was ist eigentlich diese EU-Copyright-Reform und was sind Artikel 11 und 13? Ja, jetzt haben wir die legalen und die grenzwertigen soweit durch. Zum Thema Fansubs, denke ich, müssen wir auch nichts anderes sagen mehr. Ja, lass uns ins EU-Thema kommen. Ja, kommen wir jetzt zu der neuen EU, wie du sagst. Die neue EUCD, European Copyright Directive, oder was? Wofür steht das D? Mhm, genau, Directive. Es ist, um mal ein paar Falschinformationen auszuräumen, es ist noch nicht durch, es ist noch nicht Gesetz. Was beschlossen wurde, war der Gesetzentwurf. Der wurde schon mal beschlossen und abgelehnt, wurde jetzt umformuliert, ging durch. Und was jetzt wichtig ist, wird dieser Entwurf aber noch in verschiedenen Gremien diskutiert, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass danach gebessert wird. Was aber passieren kann, ist, dass er wieder abgelehnt wird. Die endgültige Abstimmung findet im Januar statt. Genau. Was wichtig dabei zu sagen ist, dass wäre er im Juli durchgekommen, dann hätten wir ein Schnellverfahren. Dann wäre in der EU im Schnellverfahren dieses Gesetz durchgewinkt worden und eben nicht mehr verändert worden. Dadurch, dass es jetzt eben durchgewinkt wurde, der Beschluss, nicht das Gesetz, heißt, dass es jetzt quasi bearbeitet wird. Mhm. Es wäre komplett, hätten sie das jetzt nicht beschlossen, wäre es komplett verfallen. Das Problem an diesem Gesetz sind ja tatsächlich nur diese beiden Artikel, Artikel 11 und Artikel 13. Und es ist wirklich wichtig, dass wir tatsächlich eine Copyright-Reform bekommen. Ja. Das war von der Tasse und von dem jungen, jungen heraufblühenden Künstler, der eben versucht, irgendwie seine Rechte zu wahren, dass es wichtig ist, dass wir es haben. Ja. Und das ist der Grund, warum es durchgewinkt wurde und warum es jetzt verändert wird. Gekämpft wird jetzt vor allen Dingen eben um Artikel 11 und Artikel 13. Artikel 11, wenn ich das kurz ausführen darf. Ja, bitte. Das ist die so, also wir nennen das umgangssprachlich mittlerweile, alle, die sich damit befassen, die sogenannte Link Tax. Also ja. Eine Steuer. Eine Steuer auf Verlinkungen. Oder eine Abgabe, ja. Genau, eine Abgabe. Das ist eine quasi Leiche des versuchten Gesetzes vom Axel Springer Verlag. Der Axel Springer Verlag hat sich vor Jahren in Deutschland aufgeregt, dass Google News ihre Schlagzeilen und kurze Berichte dazu einfach aufführen kann und dafür nicht bezahlt. Mhm. Also über eine Verlinkung. Ich wusste nicht, dass das vom Springer Verlag ausging. Kam vom Springer Verlag. Der Axel Springer Verlag hat geklagt und der wollte, dass Google das nicht darf. Mhm. Beziehungsweise, dass Google Geld ihm geben muss. Google hat gesagt, was interessiert mich der deutsche Markt, und hat einfach nicht mehr verlinkt. Okay. So. In dem Fall vertretbar, aber ist keine allgemeine Lösung. Genau. So, jetzt ist es nicht. Aber das heißt, dass Sie mit dem Zitatrecht nicht durchgekommen sind, oder? Das heißt, es gibt kein Zitatrecht für eine Suchmaschine. Genau, es ist gescheitert. Auf der deutschen Ebene ist es gescheitert. So, Herr Voss, der ist kümmert sich sehr um diese Lobby. Von der CDU. Der EU-Abgeordnete der CDU, der größte Verfechter dieses Gesetzes ist, denkt sich, okay, wenn Google das einfach kann, dann brauchen wir einen größeren Markt und dann müssen wir das EU-weit machen. Mhm. So. Das heißt, wir müssen uns ganz im Klaren sein, wo kommt dieser Vorschlag dieses Gesetzes her? Und dieser Vorschlag kommt von großen Verlagshäusern, die möchten, dass Leute, die verlinken, doch bitte bezahlen. Mhm. So. Das ist jetzt natürlich der Weg, also ich meine im Endeffekt, das kommt wieder aus der Psychologie natürlich, ich komme aus der Psychologie, das heißt viele meiner Beispiele kommen immer aus der Psychologie, aber eins, was die A und O, also die Arbeits- und Organisationspsychologie schon lange weiß, ist in dem Moment, in dem du die Wissensverbreitung behinderst, geht Wissen verloren. Ja. Und es jetzt quasi zur Kasse zu beten, jeden, und wie genau das die sich das vorstellen, dass das überhaupt machbar ist, der etwas verlinkt. WWW ist Links. Ohne Links gibt es kein WWW. Ich verstehe. Genau. Ja, ich verstehe schon das Problem von Zeitungen. Viele Zeitungen im Moment verlieren rapide ihre Einnahmen aus den Printmedien. Sie verlieren Werbeeinnahmen, sie verlieren Printauflage. Und manche können das online kompensieren. The Guardian zum Beispiel hat inzwischen mehr Online-Einnahmen als Printeinnahmen. Aber es ist mir nicht ganz klar, ob das daran liegt, dass die Printeinnahmen so stark rückläufig waren oder ob die Werbeeinnahmen einfach so gut sind, weil sie den besten Online-Auftritt haben. Und den haben sie. Sie sind super moderiert, sie sind riesig, sie sind vielseitig und es wird innerhalb Minuten aktualisiert, wenn es was Neues gibt. Und daran müssen sich alle anderen messen lassen, die das können. Also ich lese mehrere Online-Zeitungen und da gibt es riesige Qualitätsunterschiede. Es gibt riesige Unterschiede. Ja. Und das aufzuwägen, zu sagen, wir verlieren Leute, weil Google unsere News klaut, das ist einfach... Die haben das nicht verstanden. Also Sascha Lobo den kennen viele bestimmt, der ist Kolumnist bei Spiegel Online unter anderem. Setzen wir mal voraus. Ich werde es verlinken auf der Seite von Mondsteinflug, alle Quellen, die wir so benutzen, aber generell Der hat großer vor kurzem Kolumnist. Hat er ein total, also auch sehr gut. Ich finde der sagt sehr, sehr schlaue Dinge. Der hat vor kurzem darüber geredet, wie es denn ist, wenn Kultur, wenn die Kommentarfunktion kultiviert wird. Wenn das quasi ein großes Problem von Online-Zeitschriften ist, dass es keinen Diskurs mit den Lesern gibt. Das ist etwas, was Social Media kann, wo wir alle wissen im Fandom, dass Fandom kann, Diskurs, Unterhaltung, die nicht immer giftig sein muss. Natürlich tolle Internet-Trolle gibt es überall, aber wirklich positiver Diskurs ist online unfassbar gut möglich. Ja. Das wissen viele Wenn er Zeitungen gut nicht. moderiert wird, wenn man die Leute bezahlt, die das dann moderieren und Ja. die unerwünschten Trolle Unter dann die, und vielen, alle ja. gehässigen Dinge rausfiltern, gibt es sehr gute Diskussionen. Also jeder einzelne Total. Brexit-Artikel, bei dem der Guardian Kommentare gestattet hat, 700 Kommentare aufwärts. Und das sind Da oft sagst du Leute, was. die untereinander Da sagst diskutieren. du schon. Da sagst du schon Punkt 1. Kommentare gestattet. Ja, nicht immer. Ein Es wird, Artikel es mit den sind nicht überall Kommentaren Kommentare gestattet. gestattet. Ich denke, sie Genau. können Die es sind sogar nicht. sehr, sehr oft. Und Die sind manchmal ist sogar es auch nicht sehr, sehr oft sinnvoll. gesperrt. Ja. Aber die Sache ist, wann ist es nicht sinnvoll? Die Sache ist, Diskurs wird an diesen Online-Zeitschriften überhaupt gar nicht kultiviert. Da sind keine Leute, die sich darum kümmern, dass es Unterhaltungen sind. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wer kommentiert. Wenn das natürlich eine sehr positive und eine sehr konstruktive Art wäre, sich gegenseitig auszutauschen, dann wäre es vielleicht auch gar nicht mehr so giftig. Ja. Und das sind Dinge, die man natürlich mit beachten muss und die Social Media Ja. sehr weit besser kann. Und vielleicht auch einer der Gründe ist, warum auf Ja. Social Media öfters mal mehr über Nachrichten diskutiert wird, als auf den Nachrichtenseiten. Und gute Diskussionen in den Kommentarspalten sind manchmal Genau. sehr gut. Also ich kenne Ich wenig deutsche Zeitungen, die das möchte haben. das Die nur als Taz kriegt es Beispiel. gehen nicht oft so viele Kommentare, dass überhaupt eine Diskussion zustande kommt. Aber zu bestimmten Themen, wie zum Grundeinkommen, waren auch große, gut fundierte Diskussionsbeiträge drin. Genau. Und einfach, da Genau. Ich kommen dann möchte noch das mal sogar in Nuancen Büchern. zum Thema und das ist super. Ich lese das immer, wenn es Kommentare gibt, lese ich sie. Ja, eben. Kommentare können ja eben auch unfassbar nuanciert und auch vor allen Dingen, die Sache ist auch, das sagt Sascha Lobo auch, glaube ich, in dem Artikel selber oder ich glaube, es war in einem anderen, aber dass es natürlich immer wichtig ist, die andere Seite auch zu hören. In dem Moment, in dem du, nur in dem Moment, in dem du die andere Seite und irgendwie mit in den Diskurs bekommst, kannst du Veränderungen überhaupt starten. Und all das, ich nehme das jetzt im Endeffekt nur als Beispiel. Das ist etwas, das könnten Nachrichtenseiten Ja. tatsächlich tun, tatsächlich handeln, um ihre Auflagen irgendwie und auch ihr Überleben zu sichern in der modernen digitalen Welt. Und es wird mit sicherlich nicht dadurch gerettet, dass Richtig, du eben. Leuten Angst davor machst, über ihre Artikel zu reden. Und vor allem die Oder sie Leute, die die Artikel geschrieben haben, kriegen ja das Geld gar nicht dafür, was für diese Eben, Links bezahlt wird. genau. An den Autor gebe ich Klar, nicht, es geht an den Verlag. vielleicht rettet es ihre Zeitung, die andererseits dann wieder ihr Gehalt zahlt, aber es ist jetzt nicht so, dass die Und Kreativen wie hier gesagt, ich super glaube es nicht profitieren. mal. In dem Moment, ich glaube es nicht mal. In dem Moment, in dem du aufhörst, Dinge zu verlinken, wer kommt denn noch auf die Idee, den Artikel, den ihn sonst nicht über den Weg gelaufen wäre, hätte nicht irgendwer, der Onkel, die Tante, das Mädel aus der ersten Klasse oder siebten Klasse, das du irgendwann mal bei Facebook hattest, diesen Link geteilt. Ja, also für Zeitungen sehe ich es auch so, dass ich denke, eine Zeitung, die nur gerettet werden kann, wenn sie nicht gratis verlinkt wird, sollte sich überlegen, was es sonst noch gibt. Ich sehe schon Also wie andere, gesagt, ja, ein, das ist jetzt Artikel 11 ja. und wie gesagt, nicht der ganze Copyright-Reform-Vorschlag ist schlecht. Viele Sachen davon sind durchaus richtig. Genauso wie ja auch, da wird ja auch noch gesprochen, die DSGVO definitiv als Datenschutz eine wichtige Reform war, um die Daten von Usern zu beschützen, um das Recht am eigenen Bild eben zu erhalten. Das heißt, es ist keine Schwarz- und Weiß-Sache. Es geht wirklich eben um diese Ja. beiden Punkte, die sehr problematisch sind. Und der zweite Punkt, der sehr problematisch ist, ist eben Artikel 13, Ja. der uns als Fandom eben nochmal sehr viel mehr betrifft. Ja. Artikel 13 was Artikel 13 möchte, ist eigentlich, dass Plattformen dafür strafbar, beziehungsweise rechtlich angehbar sind Ja. dafür, was ihre User posten. Haftbar, ja. Genau. Es Und macht Plattformen haftbar für ihre User. Das Problem daran, es geht natürlich um Copyright Infringement, das heißt in dem Moment, in dem irgendein Copyright verstoßen wird. So, jetzt gab es die ganze Diskussion über Upload-Filter. Upload-Filter sind Maschinen, YouTube benutzt etwas sowas, sind AI. Künstliche Intelligenzen, die eben durchrattern, bevor du etwas postest, ob etwas darin ist, was Copyright eben irgendwie an, Ja, was nicht gegen, das Wort. ja, Genau. ob es gegen Copyright, ob jemand anders schon das Recht an diesem Verstößt, Bild genau. hat, ja. Genau. Ja. Das Problem ist, diese Filter sind natürlich nicht das perfekt. Das hat nur Probleme. Also das ist schon klar, woher weiß der Filter, wer diese Rechte hat. Weiß der nur die Rechte von denen Sachen, die schon auf den eigenen Servern liegen? Oder woher weiß er das? Wer kann da eigentlich hier Rechte anmelden? Dieser Filter, ganz wichtig, dieser Filter kann nicht unterscheiden, wie wir eben schon mal drüber geredet haben, zum Beispiel unter Rezension oder Parodie. Ja, und das kann auch das Gesetz nicht. So, wenn ich es richtig verstanden habe, die Erklärungen, die ich jetzt von Philipp DeFranco und LeFloid gekriegt habe und anderen Quellen, die das erklärt haben, waren, das Gesetz unterscheidet das auch nicht. Das Gesetz sagt nicht, ja, ihr müsst aber schon die durchlassen, die jetzt den Film nur besprechen oder parodieren oder. Es wurde sehr viel darüber geredet, dass eben so Projekte wie zum Beispiel Wikipedia, die ja durch Verlinkungen, gerade Verlinkungen, aber eben auch das Hochladen von Copyright-Work im Endeffekt, allein um drüber zu reden, wichtig ist und dass eben solche, also ne, es wurde wirklich das Wort solche wurde benutzt und nicht weiter definiert, solche Plattformen dafür ausgenommen werden sein sollen. Wie das möglich Wikipedia ist, sieht das selber aber nicht so, weil Wikipedia hat sich ja dazu Wikipedia geäußert und hat gesagt, es trifft uns mit voller Härte. Wir haben nur Copyrechts, wir haben kein urheberrechtsgeschütztes Material auf unserer Seite und das Gesetz trifft uns trotzdem. Eben, aber das zeigt einfach mal mehr, dass Herr Voss einfach keine Ahnung hat, wie das Internet funktioniert. Ja. Und ich sehe schon Probleme, wenn zum Beispiel, also es gab ja das Problem auf Facebook, dass dort YouTube-Videos hochgeladen wurden von Usern, dann unfassbar viele Klicks und Zugriffe bekommen haben und der das Video gemacht hat, hat davon überhaupt nicht profitiert und wer das Geld für die Werbeeinnahmen gekriegt hat, war Facebook. Und Facebook hatte deswegen kein Interesse, diese illegalen Uploads zu stoppen. Also Hank Green hat sich dazu mal geäußert, von den Vlog Brothers. Der hatte das Problem und sagt aber, er möchte auch gar nicht von Werbeeinnahmen abhängig sein. Er findet es, er hat sich lange geärgert, dass YouTube eigentlich nicht viel Geld macht mit der Werbung im Vergleich mit Fernsehen, aber inzwischen sieht er das so, dass es besser ist, wenn man sich um eine andere Finanzierung bemühen muss, anstatt von Werbekunden abhängig zu sein. Das ist aber nicht das Urheberrechts. Er hat trotzdem das Urheberrecht und er sollte imstande sein, dagegen vorzugehen, dass die Leute seine Dinge einfach hochladen. Und ja, ich habe auch nicht das Interesse, dass mein Podcast, den ihr alle umsonst, den ich euch umsonst zur Verfügung stelle, an dem ich nichts verdiene, an dem auch Flora nichts verdient, keiner hier macht damit Geld und wenn ihn jetzt jemand für was weiß ich wie viel Euro auf iTunes hochstellen würde, hätte ich schon Interesse, das runterholen zu lassen. Auch wenn ich finanziell nicht wirklich profitiere. Aber es gibt Leute, die davon leben. Und die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass jetzt die YouTube-Creators zum Beispiel, aber auch Leute, die schreiben und die E-Books ist ein großes Problem, dass E-Books illegal hochgeladen werden und generell ein Artikel, der dann bei iTunes plötzlich The Bibliosphere hat Dinge gepostet, ich glaube auf Tumblr und jemand hat es dann auf iTunes hochgeladen oder ist jetzt auf Fanfiction nicht hochgeladen und jemand hat es dann auf iTunes verkauft. Ihre sehr, sehr gut geschriebenen Dinge. Wie gesagt, das ist ein Copyright, recht und überarbeitetes und Reform dazu geben. Das zu unterbinden, das aber dafür haben diese Plattformen ja im Moment auch schon Mechanismen. Genau. YouTube hat ja, wie wir gesagt haben, dass die Kreativen können selber entscheiden. Kriege ich jetzt die Werbeeinnahmen? Klar. Und auch durch die DGSTVO, also durch das Gesetz, das wir schon haben zum Datenschutz, das jetzt neu reformiert sind. Ihr werdet euch alle erinnern an diese ganzen, wir haben unsere Datenschutzlinien geupdatet, E-Mails, die vor ein paar Monaten und fast jetzt bald Jahren. Okay, können wir dazu kurz mal kommen? Das wollte ich vorhin schon, weil wir haben Leute gefragt, die sich auskennen, also wir haben Staffrus von Sailor Moon German gefragt, zu dem Personenschutzdaten, das ist auch ein Fandom-Ding. Und er hat für die Fans ganz klar gesagt, was geht mit euren Daten und was nicht. Genau. Das schneiden wir an dieser Stelle rein. Also die neue EU-Verordnung, kurz DSGVO genannt, die wir ja jetzt alle mittlerweile schon Mal seit dem 25. Mai in Kraft getreten ist, wurde ja schon vor 2 Jahren angekündigt. Dabei handelt es sich kurz gesagt um ein neues Gesetz, was in der ganzen EU herrscht, was den Schutz von personenspezifischen Daten sichern soll. Personenspezifische Daten sind, wenn ich zum Beispiel mich irgendwo mal für eine Newsletter angemeldet habe und meine Daten, sei es jetzt Name, E-Mail-Adresse, was das Hauptdatum ist, Data ist, oder wenn ich mein Geburtsdatum angebe, aber natürlich auch sozialdemografische Daten, sei es jetzt, wenn Bilder von mir rumgeistern oder Videoaufnahmen, wo ich zu sehen bin, wo ich nicht einverstanden war. In der Fanszene trifft es hauptsächlich, was mir jetzt so einfällt, eher so Cosplay-Fotografen. Fotografen in dem Sinne, Fotografen haben die Anweisung, Leute zu fragen, bevor sie sie fotografieren. Wir sind kein Freiwillig. Jeder sollte gefragt werden, hey, darf ich dich fotografieren? Und vor allem sehr wichtig, darf ich das Foto vielleicht auch ins Internet stellen lassen? Mhm. Denn Fotografieren ist eine Sache, die Verbreitung, also die Distribution, mhm. ist eine andere. Und da muss man es fragen. Wenn man es ganz korrekt und ganz sicher gehen will, auch mit einer Unterschrift. Das heißt, hiermit erlaube ich das Foto im Internet zu posten. Aber oftmals, vor allem in der Convention-Szene, habe ich die Erfahrung gemacht. Reicht einfach ein kleiner Plausch und hier die Visitenkarte, da kommst du drauf hin. Am Ende sind auch die Cosplayer dankbar um schöne Bilder. Mhm. Das trifft vor allem auf die Fotografen zu. Für die Cosplayer ist es halt wichtig für sie zu wissen, ihr müsst euch das nicht gefallen lassen, wenn euch fremde Leute fotografieren und vor allem meistens fotografieren, die euch in blöden Situationen, wenn man dann am Essen ist oder wenn der Rock etwas weiter nach unten steht oder was weiß ich, man kann die Leute abmahnen. Es gibt eine Abmahnungsstelle seit dem 25. Mai im Internet. Man muss, finde ich, nicht so weit gleich gehen, denn oftmals reichen einfache Worte. Naja, oder? Früher war es halt so, wenn, natürlich, du hast ja das Recht am eigenen, eher mehr bildlichen Rechte, aber wenn ich zum Beispiel... Entschuldigung, das war eine kurze Unterbrechung, das war Recht am eigenen Bild, oder als Ausdruck? Genau. Ja, das eine Wort hat es ja, kurz verschluckt, ja. Aber ein anderes Beispiel, was ich dir vor dem 25. Mai, wenn ich mich bei einer fremden Seite, bei einem Newsletter eingetragen habe, und die in ihren AGBs stehen haben, wir verkaufen unsere Daten an Dritte weiter, dort ist dann keine Chance, sie zu verklagen. Mittlerweile schaut die Sache anders aus. Mhm. Das EU-Gesetz trifft eher mehr diese Daten ein, rund um den Mailverkehr etc., weil es ist schon teilweise sehr erstaunlich, wie viele Leute unsere Daten haben. Und eins darf man nicht vergessen. Sobald Dienste, sage ich mal, soziale Netzwerke, oder Programme kostenlos sind, werden die Daten verkauft. Sind wir das Produkt? Denn ich arbeite selber in der Werbung, ich bin Werbetreibender und ich brauche Daten, um meinen Job auszuführen. Von daher sind Daten schon was Preiswertes. Mhm. Genau. Okay, also vielen Dank für die viele Info. Bitte, bitte. Okay, Stavros von Salem und German. Das ist auch wichtig fürs Fandom, aber das haben wir schon und das bleibt auch genau, dabei. Genau, es ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Also die Copyright-Reform hat nichts zu tun mit der DGSTVO. Ja. Das eine beeinflusst nicht das andere. Es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine, die DGSTVO, unsere neue Datenschutzrichtlinie, das ist etwas, das wurde eingeführt, ist eingeführt, ist im Endeffekt das Recht am eigenen Bild. Und es ist wichtig. Was dazu wichtig ist zu sagen, ist, dass das zum Beispiel, was Fanwork eben angeht, oder was das eigene Urheberrecht, der eigene Datenschutz am eigenen Bild eben angeht, dass das schon viele Sachen beschützt, die neue EU-Reform eben so ein bisschen mit abklappern möchte. Ja, jein. Also ich weiß auch nicht. was Davos auch gesagt hat, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn jetzt der angenommen der Rechteinhaber für Sailor Moon in Deutschland diesen Upload nicht, ich weiß nicht, ob das automatisch abgedeckt wäre oder ob es ein Opt-in gäbe. Da müssen wir ganz klar sein, Artikel 13. Artikel 13 sagt, die Plattform wird haftbar gemacht. Ja. Das heißt, wenn die Plattform nicht möchte, arbiträr jetzt abwägen möchte, ob der Rechteinhaber irgendwann mal klagt, muss die Plattform sich dafür sichern. Das heißt, ja, das kann sie machen. Also Herr Frost redet, also die neue Änderung, es wurde ja zwischen im Juli das Abgelehnte und ja, das Neue, was jetzt beschlossen wurde, gab es ja Änderungen, die gab es in der Formulierung unter anderem von Artikel 13. Und dort ist an Artikel 13 jetzt nicht mehr von Upload-Filtern die Rede, sondern von einer Technologie, die verhindern soll, dass Copyright eben beeinträchtigt wird. Das sind trotzdem immer noch Upload-Filter. Das sind trotzdem Upload-Filter. Eben, das Wort rauszunehmen heißt nicht, dass es das nicht gibt. Wie soll das technisch gehen? Sie keine Upload-Filter benutzen, aber sie sollen da trotzdem drauf aufpassen. Und das ist einfach, die Technologie gibt es nicht. Selbst wenn es sie gäbe, man hätte auch mal, man hätte das, statt das Rad neu zu erfinden, einfach mal schauen können, was machen die bisherigen Social-Media-Plattformen? Manche machen nichts. Sprich, aber die Sache ist, es ist halt ganz wichtig zu sagen, diese Upload-Filter, aber es gibt die eben Plattformen, die einzige Wahl sind. In dem Sinne, wenn das kann nicht das einzige Mittel der Wahl sein. Nein. Und vor allem, du hast schon recht, in dem Moment, wo ich weiß auch nicht, in dem Moment, wo jetzt angenommen ein Rechteinhaber von den Sailor Moon DVDs in Deutschland nichts sagt, glaube ich nicht, dass deswegen die Plattformen alle sagen, ja gut, dann dulden wir das, solange die nichts sagen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die das eingehen. Ob, ich weiß auch nicht, ob man rückwirkend verklagt werden kann oder ob man... Kann man. Aber ich denke, zu sagen, rückwirkend die Sachen rauszuschmeißen, das wäre immer noch einfacher, als es vorausschauend, weil ja irgendjemand mal was sagen könnte. Das ist ja, dieses hätte, könnte, würde. Die meisten Diskussionen, die ich so online sehe, gehen immer um dieses hätte, könnte, würde. Und das bedeutet, dass wir keine klare Rechtslage haben. Also noch kurz, LeFloid. Das ist ja aber das Problem. Ja. LeFloid zum Beispiel sagt, dass er für seine Videos kauft er zum Beispiel Material, zum Beispiel bei der DPA oder bei Shutterstock, fügt das in seine Videos ein. Und wenn er das jetzt hochlädt, dann sieht der Filter, Moment, das ist ja Fremdmaterial. Ist das jetzt wirklich... Der Filter sieht nicht, ob du es gekauft hast oder nicht. Natürlich. Man kann natürlich die Lizenzen mit hochladen. Man kann verlangen, dass man das lizenziert und die Lizenzen mit hochlädt. Es wäre technisch machbar. Aber... Die Diskussion geht jetzt wirklich um dieses hätte, könnte, würde. Ja, und wird das wirklich auch gemacht? Wie wird das wirklich technisch Artikel 13, umgesetzt? Wie es formuliert ist, ist ja aber auch ein hätte, könnte, würde. Das ist ja, also das ist so vage gehalten. Wir haben ja dieses Problem in Deutschland heute schon, dass heute schon Betreiber von WLAN haftbar gemacht werden. Deswegen gibt es bei uns kein öffentliches, flächendeckendes WLAN, weil die Betreiber für jeden Scheiß, den ihre Kunden machen, rangenommen werden können. Und deswegen will das keiner machen. Da hast du ein sehr gutes Beispiel. Und das schränkt natürlich massiv die Verfügbarkeit ein. Das ist, was passiert. Wenn die Leute das haftbar machen, dann sagen, okay, dann machen wir es nicht, gesperrt. Die sagen nicht, okay, was können wir tun, damit die Leute das doch benutzen können. So funktioniert die Sache nicht. Und es ist im Endeffekt, und da muss ich nochmal ganz kurz, wenn du mich das ausführen lässt. Jetzt darfst du. Sorry, ich wollte nur den einen Gedanken noch zu Ende führen. Ja. Artikel 13. Ja. Es ist, Artikel 13 sagt, die Plattformen werden haftbar gemacht für das Copyright-Infringement ihrer User. Nicht die User. Das heißt, wenn du jemand bist, der Fanwork hochlädst, dann ist die Plattform dran. Dann passiert mir gar nichts, oder wie? Das lädt ja geradezu dazu ein, oder? Halt nicht hochladen. Genau. Das heißt, was aber passiert, die Plattformen müssen sich schützen. Und wie können sie sich schützen? Entweder vor Upload-Filtern, und die sind rigoros und können nicht unterscheiden zwischen Parodie etc. und so weiter, und so gut sind sie nicht. Und sie sind außerdem sehr, sehr teuer. Also YouTube hat für die Entwicklung mehrere Millionen ausgegeben. Ich weiß nicht, ob 60 Millionen allein nur in der ersten Phase waren, für die Entwicklung ihres Filters, der, wir wissen alle, nicht perfekt ist. Julia Reda, das ist die Abgeordnete, das ist eine EU-Abgeordnete im Plenum, die ganz aktiv direkt am Ort dagegen kämpft, gegen diese Upload-Filter. Gibt immer wieder Beispiele dafür, was eben YouTube gerne mal filtert. Da sind so Sachen wie die der Clip einer anderen EU-Parlamentarierin über Meinungsfreiheit, der da rausgefiltert wurde. Aha. Es wurde rausgefiltert Video von einer schnurrenden Katze. Ah, ja. Und das war ja das haben wir gesehen bei YouTube. Die Werbetreibenden haben gesagt, wir wollen nicht unseren Spot in diesem Nazi-Scheiß drin haben. Ihr müsst uns garantieren, dass wir nicht hier sozusagen Werbung machen für Nazis. Und daraufhin hat YouTube erstmal den ganzen LGBT-Content gesperrt. Winzige Kanäle, Leute haben zum Teil wirklich mal nur probeweise einen Kanal gemacht, wo sie nur sich mit einer Regenbogenfahne hochgeladen haben und das wurde rausgeschmissen, weil es könnte ja einen Werbetragenden verärgern. Das heißt, und YouTube hat jede Freiheit, rauszuschmeißen, was immer sie wollen. Aber wenn sie jetzt gesetzlich verpflichtet sind und wir wissen, dass sie da sehr übertrieben vorgehen, wissen wir nicht, was alles rausfliegen wird. Und das sind wir wieder bei hätte, also könnte, würde. Genau. Aber sie dürfen das und sie können das. Und jetzt müssen sie sogar. Sie müssen, um sich zu schützen, rausfiltern. Und wie gesagt, diese Filter sind alles andere als perfekt. Ja. Die sind sogar ganz schön dumm, diese Filter. So weit ist die Technologie einfach noch nicht, dass sie das könnte. Und sie ist sehr teuer. Was zur Folge hat, dass eben, wenn wir in einem ganz, da gibt es zwei Aspekte zu. Aspekt 1 ist, dass zum Beispiel eine neue Plattform, die ähnlich arbeiten möchte, aber einfach ein Startup, ein Unternehmen, das hochkommen müsste, ab dem 51. Mitarbeitern sich einen solchen Upload-Filter leisten müsste, was sie nicht können. Oder sowas wie Wikipedia, die von Spenden leben, müssten jetzt Spenden eintreiben, nur um, obwohl sie noch nie Copyrights geschützt, überwiegend nicht. Sie laden eben schon offizielles Material hoch, offizielle Promo-Fotos von Schauspielern zum Beispiel. Es ist halt ein Collaborative Work. Ja. Wikipedia ist ein Collaborative Work. Und das ist aber, das finde ich, das beste Beispiel für Internet, was wir haben und auch für Fankultur, was wir haben. Total. Wenn nicht kommerzielle Dinge geteilt werden, wenn offizielle Bilder geteilt werden. Ja, ein Promo-Foto wird doch rausgegeben, damit es sich verbreitet, oder? Promomaterial darf man jetzt auch nicht mehr verbreiten. Nicht kommerzielle Seiten werden jetzt also zwangskommerzialisiert, kann man eigentlich so sagen. Müssen jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um... Um noch den Mund aufmachen zu dürfen. Der zweite Aspekt dieses Problems ist natürlich, dass die Seiten, die sich das nicht leisten können, und let's face it, das sind all solche Seiten, die eben allein schon durch Spenden eben möglich überhaupt betrieben werden, und das ist auch AO3, dann sind das Seiten, die können sich so ein Upload-Filter und diese Technologie, die wir nicht mehr sagen sollen, weil Upload-Filter sollen ja nicht benutzt werden, nicht leisten. Deren einzige Alternative, um sich zu schützen, wäre es, europäische User zu sperren. Und sie haben auch, glaube ich, schon sich in der Richtung geäußert. Und sie haben sich, also AO3, ich habe es gerade offen, hat tatsächlich... Ich war auch auf der Startseite, die haben einen Artikel auf der Startseite, wer also hin möchte, da findet ihr das. Genau. Also AO3 warnt ganz ausdrücklich davor, dass es sich dieser Upload-Filter nicht leisten könnte und dass es Angst hat, dass es nicht genau weiß, weil auch AO3 natürlich nicht weiß, wie dieses Wischiwaschi-Gesetz irgendwann ausgelegt wird, aber dass das eine tatsächliche Alternative ist dazu, eben User zu sperren in dem Sinn und das eben nicht mehr teilen lassen zu können allein, um sich zu schützen. Mir ist ja nicht ganz klar, wo da AO3, die ja in USA sitzen und solange sie keinen Server in Europa haben, aber wahrscheinlich haben sie das eben. Heutzutage sind ja alles... Jeder hat doch überall Server aber heutzutage. Aber das Problem ist natürlich, da ist wieder die DGSTVO ein sehr gutes Beispiel. Die DGSTVO, also neue Datenschutzrichtlinie, ist ein europäisches Gesetz. Ja. Jeder Mensch, der im europäischen Markt arbeitet, musste das machen. Auch AO3 hat seine Datenschutzrichtlinien geändert. Das Internet ist eben nicht europäisch oder amerikanisch. In dem Moment, und deswegen ist es auch für alle amerikanischen User. In dem Moment ist es weltweit, in dem es das Internet betrifft. Zumal es auch nicht immer klar ist, über welche Server das alles geht. Weil wer sich fragt, ob die amerikanischen Heimatschutzleute meine Mail lesen, sobald sie über einen Auslandsserver geht, Also auch Mails, die innerhalb der UA versendet werden, können ja manchmal über Auslandsserver umgeleitet werden und dann werden die natürlich gelesen, weil dann ist es eine ausländische Mail. Und ich denke, solche Probleme hat man immer. Sobald ein Unternehmen, ein Verein oder eine Website oder egal was es ist, mit Europäern in Berührung kommt, muss es sich an die DSGVO jetzt im Moment halten. Das, und genauso, also, es leuchtet mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein, aber okay. Ja, aber so ist es. Das ist die jetzige Gesetzeslage für die DSGVO. Ja. Und so wird das natürlich dann exakt genauso auch fürs Copyright sein. Mhm. In dem Moment, in dem Sie europäische User haben, müssen Sie sich an europäisches Recht halten. Okay. Das heißt, der Umkehrschluss dafür, was das angeht, also beziehungsweise an dem Markt teil quasi, selbst wenn sie gar kein Markt sind, da sie ja nicht kommerziell sind, der Umkehrschluss dafür ist, dass die einzige Grund, sich komplett davon zu schützen und das nicht einzuführen, ist, uns zu sperren. Aber rechtlich ist mir das ehrlich gesagt nicht ganz klar. Wenn ein Unternehmen in USA sitzt und ich bei denen bestelle, muss ich deren Geschäftsbedingungen einhalten. Und wenn ich in USA irgendwas mache, warum gilt dann da das EU-Recht? Umgekehrt ist das ja auch nicht der Fall. Also doch, natürlich ist es umgekehrt auch so. Deswegen haben wir Handelsabkommen und etc. Okay. Deswegen haben wir Zölle und verschiedene und andere. Also so ist das ja. Ja, deswegen schließt man alle diese Handelsvereinbarungen, dass man sagt, wer muss sich an welche Regeln halten. Genau. Aber haben wir das für Daten? Haben wir für Daten ein Abkommen, das sagt, ihr müsst unsere Rechtslage einhalten in den USA? Naja, die DSGVO macht ja, also ich, wie gesagt, ich bin keine, da stoßen wir jetzt an unsere Grenzen. Das ist meine Grenze, meine persönliche Grenze, ich kann das nicht erklären. Ja. Ich kann dir nur sagen, dass die DSGVO von amerikanischen Seiten ich weiß, dass sie das sehr ernst nehmen und ich denke, die werden schon ihre Gründe dafür, die werden schon wissen, jeder, warum. Jeder Amerikaner, mit dem ich rede, auch diese E-Mails bekommen hat, sie haben ihre Datenschutzrichtlinien dass das ein europäisches Gesetz, also weltweit wurde. Ja. Wie genau das die rechtliche Lage ist, das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich einfach noch Psychologe. Okay, aber weil wir ja wissen, dass diese Seiten das ernst nehmen und sich da lieber noch zu viel absichern als zu wenig. Alle auch befürchten, dass diese Gesetze jetzt in den USA als nächstes auch eingeführt werden, wenn ein paar Konzerne davon profitieren können. Okay. Genau. Also das sind Artikel 11 und Artikel 13. Es sind die Link-Tags, wenn ich das zusammenfassen darf, und es sind eben das Haftbarmachen der Plattform durch Copyright Infringement ihrer User. Was gerade entschieden wird. Was wichtig ist und was mir noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass die natürlich jetzt noch nicht durch sind. Die werden gerade diskutiert. Ja. Das heißt, wir haben alle die Möglichkeit, auch da noch uns zu äußern, indem wir uns nämlich an unsere Abgeordneten wenden. Ja, das sind die beiden riesigen Probleme mit Artikel 11 und 13. Und denkst du, das wird jetzt nochmal nachgebessert, weil sie werden nicht wegen zwei Artikeln das Gesetz zu Fall bringen, oder? Problem ist, das Ganze muss einfach natürlich jetzt geändert werden. Weil man muss ein Copyrights-Gesetz haben. Genau, das ganze Gesetz soll auch gar nicht zu Fall gebracht werden. Ich habe selber schon mal... ich habe Angst, sagen wir das ganz offen, ich habe Angst vor diesem Gesetz. Ja. Ich habe Angst, was dieses Gesetz eben mit meiner eigenen Kreativität macht. Ich schreibe selber Fanfiction, ich mache selber Fanart, ich teile die mit Leuten. Schöne. Ja. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und es gibt natürlich, die Geschichten gibt es immer von Leuten, die Fanwork machen und denen das in ihrem Leben so viel bringt, so viel Halt bringt, so viel Hobby bringt, so viel Ausgleich bringt. Es gibt Leute, die haben ganze Freundeskreise, die sich darauf beruhen, die wirklich viel in ihrem Leben davon abhängt, ob sie eben dieses Hobby ausüben. Das hört sich jetzt melodramatisch an und das ist etwas wieder, was viele Leute eben benutzen, um viele Frauen eben auch zu belächeln im Fandom. Aber wie wichtig und was für eine Tragweite das für persönliche Schicksale und hat, dass sowas eben eingeschränkt werden könnte, das finde ich durchaus ernst zu nehmen, das finde ich durchaus wichtig. Und die Sache ist, in dieser ganzen Diskussion, da wird eben von den Links gesprochen, da wird von YouTube gesprochen und da wird von Memes gesprochen und das sind alles Sachen, die eben bedroht sind. Aber in dem großen Diskurs, das Wort Fanfiction oder so, das fällt doch nie. Das stimmt. Wird doch völlig vergessen. Ja, die ganze Fankultur. Dass diese ganze Fankultur etwas ist, das dadurch bedroht wird. Das wird völlig übersehen. Und viele Leute in der Fankultur sind sich darüber auch nicht im Klaren, was tatsächlich bedroht ist durch Artikel 13. Mm. dass natürlich in dem Moment, in dem AO3 und Fanfiction eventuell einfach alle Europäer sperren oder überhaupt gar nicht mehr arbeiten können, weil vielleicht tatsächlich doch die Namen so sehr im Copyright sind, dass sie das nicht mehr, egal von wem es kommt, aus welcher Richtung, nicht mehr veröffentlichen können, dass wir also quasi eventuell zurückgehen. Das wäre katastrophal. Alten, Foren, gesperrten, passwortgeschützten, gesperrten Foren, wo wir quasi der Schwarzmarkt der Fanfiction unsere Sachen eben teilen. Fanfiction-Kultur und überhaupt Fandom-Kultur würde einfach absolut angeschnitten werden. Und das sind Sachen, die hier wirklich durchaus, weil eben gerade dieser Artikel so global und so vage gehalten wurde, einfach in Gefahr sind. Ja. Und das kann man gar nicht anders sagen. Ja, es ist nicht wirklich gut gemacht, einfach, dieses Gesetz. Ja. Und deswegen, gerade deswegen ist es halt wichtig, dass man unsere Stimmen hört, weil wir so sehr ignoriert werden. Ja. Wir als Fandom-Kultur, und damit meine ich nicht nur die Sailor Moon-Kultur, damit meine ich jegliche Fandom-Kultur, die da einfach angeschnitten werden kann. Und genauso ist es wichtig, dass wir einfach alle unsere Stimme dazu bringen. Und da gibt es natürlich Wege, es zu machen. Wir können hier auf unserem, ich kann natürlich nur Werbung machen für die Wege, das in Deutschland zu tun. Das kann man natürlich in jedem europäischen Land. Das kann man auch im Ausland machen, indem man eben Petitionen dafür mit unterschreibt, die tatsächlich nicht natürlich regional gebunden sind. Unser Weg, eins, was ich eben ganz wichtig finde, ist, dass man seine eigenen Abgeordneten anspricht. Die haben natürlich, also Julia Reda ist einfach der größte Befürworter für dieses Gesetz. Die haben Stimmen dagegen, die alle Fakten haben. Und es geht nicht darum, dass jeder Mensch, der den schreibt, jetzt allen nochmal irgendwie Zitate sammelt und Argumente sammelt, objektive Argumente sammelt, sondern ich finde es auch sehr wichtig, dass man die persönlichen Schicksale gerade irgendwie beschreibt. Ja. Ich habe allen Abgeordneten, denen ich schreiben konnte, nämlich den Deutschen, die irgendwie, also dem Herrn Voss habe ich nicht geschrieben, den ist, glaube ich, irgendwie auch sinnlos, aber was ich will, ich habe sowohl denen geschrieben, die dafür sind, einfach um ihnen zu sagen, ja, ich bin hier, ich bedanke mich, bitte stimmt weiter dafür, andersrum, die das ablehnen wollten. Ja. Den habe ich geschrieben, ne, kämpft weiter für mich quasi. Ja. Ich habe genauso denen geschrieben, die dieses Gesetz haben wollen, die also dafür gestimmt haben. Den habe ich genauso geschrieben, zu sagen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, und das ist auch irgendwie traurig und das ist irgendwie auch sehr privilegiert natürlich, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, dass Politik mich nicht beschützt, sondern dass ich vor Politik Schutz brauche. Und deswegen schreibe ich denen und habe denen einfach natürlich erzählt, was ich mache, was Fandom-Kultur für mich heißt, warum es bedroht würde für mich und dass ich wirklich deswegen hoffe, dass sie Politik machen mit Menschen wie mich im Gedächtnis und nicht nur den großen Konzernen, die dadurch profitieren könnten. Und das sind etwas natürlich, da stimmen einfach mit, wie viele sich melden. Also Change.org hat die Petition, sind die, die die Petition haben, die haben über eine Million, haben schon unterschrieben und man kann gut noch ein paar brauchen, weil die hatten schon eine Million, bevor das Ding abgestimmt wurde, und diese Million hat keinen beeindruckt, weil ich habe vorher unterschrieben gehabt und habe die Zahlen gesehen und das war schon eine Million vorher und die brauchen einfach noch mehr. Aber und ich habe also auch haben Leute beeindruckt. Also diese Petition war natürlich mitunter der Grund, warum es nicht im Schnellverfahren durchgegangen ist. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Also die Stimme, diese Petition hat, aber sie ist halt noch, es ist der Weg halt noch vorbei. Okay, aber dann noch mehr. Und es gibt Seiten, mit denen man EU-Abgeordnete anschreiben kann, die einem, wo man nur noch unterschreibt, man kann eine Vorlage auswählen und dann werden einem Abgeordnete vorgeschlagen und man kann aber selber besteuern, wenn man angeschrieben kriegt. Und was die machen, ist, dass sie immer eine Mischung machen aus Pro- und Contra-Leuten, die man anschreiben kann, weil mich hat, ich finde schon, ich habe jetzt auch einen eigenen Text geschrieben, ich werde auch Leute noch persönlich selber anschreiben, aber die anzuschreiben, die am meisten dagegen sind, kostet am meisten Überwindung, weil man wirklich nicht weiß, wollen sie nicht, sind sie nicht informiert, was ist ihren Problem? Warum machen die das? Die gute Seite, und die ist eine wichtige Seite, die ich noch gerade sage. Sag's nochmal, weil ich glaube, akustisch war es nicht ganz deutlich. Abgeordnetenwatch.de Das ist eine Seite, da kannst du eben auf EU, du kannst es im Bundestag, im Landestag, aber eben auch für die EU, für das EU-Parlament deine Abgeordneten von Deutschland aufrufen, und dann wird darauf, dann kannst du eben auswählen für dieses Gesetz, wer hat dafür und wer hat dagegen gestimmt und wer hat sich enthalten. Ja. Und wenn jemand nur 3 persönliche E-Mails schreibt oder Briefe oder per Luftpost, ist mir völlig egal, sich an 3, dann sollen es bitte jemand sein, der dagegen gestimmt hat und jemand, der sich enthalten hat. Die dafür gestimmt hat. Wissen wir, warum sich auch, die Leute enthalten haben? Waren sie an dem Tag einfach nicht da oder haben sie sich bewusst enthalten? Beides. Mhm. Beides dabei. Okay. Ja. Also, und das ist natürlich wichtig. Und das ist im Endeffekt natürlich auch wichtig zu hören. Und ja, und es ist wichtig, dass diese Gesetze nicht nur beeinflusst werden von den großen Konzernen. Ja. Was sagt? Nein, sag du. Ja. Was man zu diesen vorgefertigten E-Mails sagen muss, die sind natürlich wichtig, besser das machen als gar nichts machen. Ja. Das Problem ist, dass sich viele der Abgeordneten, gerade der Befürworter, der Wörter dieser Situation, der Gegner unseres Anliegens quasi, gesagt haben, das ist sowieso doch alles Bots. Ja. Und das ist natürlich, deswegen ist es auch wichtig, eben auch persönlich zu sprechen und eben auch eine persönliche Anordnung. Ja. Man kann auch dort, ne, auch von welcher Partei kommen die, von welchen, aus welchen Orten. Ich habe natürlich alle, ausnahmslos alle angeschrieben, die irgendwie im Raum des Bundeslands, in dem ich lebe, eben mich vertreten, und da habe ich sie angeschrieben, egal ob sie CDU, Links, Grün, welche Farbe sie mit sich tragen, quasi mit meinem eigenen Anliegen, mit meiner eigenen Geschichte, ihnen einfach nur ein Beispiel zu geben. Mich wird das als Kreative in meiner Kreativität einschränken, dieses Gesetz, was für Kreative eigentlich da sein soll. Ja. Ja, und wenn einem Fanfiction und Fanart und Fanwork und Fankultur etwas am Herzen liegt und man dafür mitstimmen kann, bis Januar wird noch verhandelt über dieses Gesetz, bis Januar zählt unsere Stimme noch. Ja, und es ist wichtig, dass diese Stimmen gehört werden. Ja, genau. Weil sonst die großen Konzerne, die das unterdrücken wollen, die haben kein Problem damit, sehr laut zu werden und sehr deutlich. Eben, die haben ihre Lobbys, die haben ihre Maschinerie, in der sie sehr, sehr deutlich gehört wird. Die haben das Geld und die Mittel, das zu tun. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Leute wie wir und gerade in einem Bereich wie Fankultur, und wir werden, das ist ja ganz klar, wer von euch hat in irgendeinem dieser Berichte schon überhaupt auch nur die Fankultur erwähnt gehört? Dass wir völlig vergessen werden. Ich denke, wir unterschätzen das, weil alle, die diesen Podcast hören, haben den natürlich online gefunden, haben ihre wahrscheinlich auch eine Menge Online-Fankultur. Für uns ist das normal. Ich glaube, wir unterschätzen sehr, wie wenig Leute das verstehen, die das nicht haben, nicht kennen oder nicht machen. Und welche Bedeutung das hat. Aber dass wir aber eigentlich in der Fankultur ein Abbild sind davon, was das Internet überhaupt kann, dadurch, dass Information geteilt wird, dass Software geteilt wird, dass Dinge weitergegeben werden, dass Wissen geteilt wird auf der ganzen Welt. Wir sind eine Informationsgesellschaft. Was soll das? Dass wir jetzt das nicht mehr sein sollen? Dass Journalismus nicht mehr sein soll? Dass Meinungsäußerung hier eingeschränkt wird und dass generell auch Fankultur ist auch ein wichtiger Teil davon. Und es ist wichtig, dass wir gemeinsam. Und ist kein Fankultur ist keine Konkurrenz zu den Kreativen, sage ich mal. Natürlich gibt es Leute, die illegal Dinge hochladen, die ihnen nicht gehören. Die meinen wir damit nicht. Aber mit denen werden wir in einen Topf geworfen. Wir werden in einen Topf geworfen mit Leuten, die DVD-Rips hochladen. Und Eine europäische Abgeordnete hat in einem der Videos darüber, die eben auch mitkämpft in diesem Bereich, hat gesagt, we are guilty until proven innocent. Wenn du alles lizenzieren musst, dann bist du automatisch schuldig, außer du kannst beweisen, dass dir das Zeug gehört oder dass du es lizenziert hast. Und das ist eine gewaltige Bremse und das ist eigentlich auch nicht die Rechtsgrundlage, auf der in Deutschland generell Recht gesprochen wird. Ja, genau. Es ist genau umgekehrt. Genau. Unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Und hier dreht man die Beweislast um. Und das wird... Ja, wir haben gesehen, wo das mit WLAN hinführt, und das würde noch viel krasser einschneiden. Ja. Und ich meine, du wirst was interessant. In Social Media. Es ist ein Gesetz, das Social Media reglementiert, und es wird ja auch nicht unbedingt, wenn man diese Filterstruktur hat, nicht unbedingt dabei bleiben, dass man nur Copyright filtert. Man kann ja alles filtern. Eben, das wollte ich gerade sagen. Du kannst alles filtern. Das sind natürlich Risiken, über die haben andere Leute auch schon sehr, sehr oft gesprochen, und die sind ganz, ganz furchtbar natürlich. Ne? Ich meine, du wirst wahrscheinlich die YouTube-Channels und so, auch von LeFloid, weil vielleicht die Beiträge dazu wahrscheinlich mitverlinken. Aber das sind ja auch so Sachen, das müssen wir uns einfach auch bewusst machen. Wir bekommen dadurch eine Zensurmaschine. Ja. Ja, definitiv. Wollen wir und das? Es ist nicht so, dass man nicht vorgehen müsste gegen Dinge, die wie Morddrohungen im Internet und solche Sachen. Natürlich muss man dagegen vorgehen. Aber nicht, indem man eine Zensur über alle legt, die das nicht tun. Genau. Es gibt ja einen Grund, warum wir das Gesetz haben, dass wir nicht verfolgt werden dürfen, wenn wir keine Straftat begangen haben. Und dass wir dieses Gesetz haben, hat seinen Grund. Und jeder, der das 20. Jahrhundert auch nur annähernd mitgekriegt hat oder an die jüngeren Zuschauer, lasst es euch erzählen von den älteren Fans. Aber generell, das 20. Jahrhundert ist das absolute Beispiel. Und auch heute haben wir viel zu viele Länder, wo diese Rechtsgrundlage nicht besteht. Und dass wir sie haben, darum wurde gekämpft. Und dass wir sie behalten, darum muss man auch kämpfen, ja. Eben. Ich meine, wir merken natürlich alle den politischen Ruck in der Welt gerade. Ja. Und dass es in großen Schritten rückwärts geht. Was Menschenrechte, Rechtssicherheit und solche Dinge, das sind natürlich alles Dinge, da müssen wir gerade aufpassen, und das ist natürlich jetzt noch ein viel größeres Thema, aber das ist jetzt natürlich der eine Punkt, der uns als Fan und Kultur ganz, ganz stark betrifft, unsere Grundrechte der eigenen kreativen Äußerung und der eigenen Meinungsäußerung einschränken kann. Und es ist ein Unterschied, ob ein Unternehmen sich privat entscheidet, ich möchte diese Dinge nicht auf meiner Plattform haben. LGBT oder Nazi oder was auch immer. Wenn sie sagen, es gibt Dinge, die verstoßen gegen unsere Geschäftsordnung oder Dinge, YouTube wollte ja auch eigentlich Nachrichten verbieten. Weil das könnte ja die Werbetreibenden stören, dass wir hier tagesaktuelle Dinge besprechen. Ja. Ich glaube, davon sind sie dann wieder abgerückt. Aber das können die jederzeit wieder machen. Das ist aber privat. Natürlich. Aber sobald ein Gesetzgeber sagt, ihr müsst, dann ist es tatsächlich eine Einschränkung der Redefreiheit. Ein privater Träger kann tun und lassen, was er will. Da gibt es keine Redefreiheit im eigentlichen Sinn. Ja. Aber jetzt haben wir wo wir das auf der Gesetzesebene kriegen. Und das ist definitiv eine Einschränkung unserer Grundrechte. Es ist wichtig zu sagen, wir haben es noch nicht. Wir haben es noch nicht. Und wir kriegen es auch nicht. Es sei denn, wir kriegen es auch nicht, wenn sich genug Leute dagegen äußern. Deswegen, wir haben die Macht, da mitzumachen. Und deswegen laut sein, schreiben, am besten privat schreiben. Sucht euch die Abgeordneten aus, stimmt sie um. Geht zum Change.org und schreibt eure Leuten Abgeordneten an, Genau. Also, es ist ich möchte einem an etwas noch ganz, ganz Praktisches mitgeben. Die Adresse die E-Mail-Adresse jedes Europaabgeordneten ist immer der Vorname, Punkt, der Nachname, europarl.europa.eu. Sehr gut. Das heißt, man weiß automatisch, wie man es anschreibt. Ja. Man muss, macht das. Ihr müsst keine Romane schreiben. Nein, ihr müsst auch vor allen Dingen wenn ihr es persönlich haltet, eure Situation ist, wenn es eure Worte sind. Ja. Genau. Spricht euch aus gegen Artikel 11, gegen Artikel 13. Ja. Sagt kurz, warum und wie das euch beeinflusst und dass ihr eben um die Hilfe bittet, das abzuwenden. Das ist eure Stimme. Ja. Nutzt sie. Und auch die Jüngeren, die das nicht mehr glauben, weil sie es nicht mehr erleben oder sehen. Ich weiß nicht, warum nicht, weil es ist ja alles da. Egal wie alt ihr seid, ihr müsst nicht mal im Wahlalter sein. Schreibt an. Ja, genau. Die hören sich das an. Die wollen das hören. Sie müssen es hören. Ja, also, das war unsere Folge zum Thema Copyright und Fandom. Vielen Dank, Flora Won. Sehr gerne. Ja, sag nochmal, wo wir dich finden online. Ja, ihr findet mich bei Tumblr vor allen Dingen, unter Flora One auch, und meine Fanfiction natürlich auch bei AO3 und bei fanfiction.net unter Flora One. Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals, dass du da warst und dein extrem detailliertes Wissen mitgebracht hast. Und es war Floras Wunsch, diese Folge zu machen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie gemacht haben.